Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren, und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz- und Nerd-News. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Gestern gab es keine Nachrichten, weil gestern Sonntag war und ich am Samstag einfach keine Zeit habe, weil ich da zu viel unterwegs bin. Deswegen wird es ab jetzt sowas wie eine Sonntagsruhe geben, aber das kommt drauf an, ob ich Zeit habe oder nicht. So, okay. Ich bin im Übrigen Marvin Heidenstedt von heidenstedt.org, und weil ich die Nachrichten immer am Vortag aufnehme, wie schon bereits gesagt, ist heute bei mir Sonntag, bei euch ist Montag, und heute gibt es leider nicht wirklich irgendwelche Nachrichten. Ich habe mal reingeschaut in meinen RSS-Feed und da ist nicht irgendwas Interessantes drin. Außer eine Sache, und zwar Batman wechselt, also die Batman-Serie wechselt zu Steam. Und zwar, Batman war davor bei Microsofts Game for Windows Live Dienst und da werden jetzt große Teile eingestellt. Und das bedeutet, dass Microsoft sich selbst tötet. Denn wenn Batman und solche Sachen zu Steam wechseln und Steam diese Sachen eventuell bald auf Linux porträtieren wird, wird es so sein, dass Windows ja gar kein Mitspracherecht mehr hat. Weil momentan sind die ganzen Typen gezwungen, bei Windows zu sein, weil die nämlich das DirectX haben, was ja von Microsoft entwickelt wurde. Die wechseln jetzt alle, Gott sei Dank auch, langsam auf Mantle, jetzt neuerdings dazugekommen, und Open3D. Ich glaube, da ist es so hieß, bin mir relativ sicher. Und Steam, Windows wird immer unnötiger. Und das bedeutet, dass gerade auch mit so einer Sache hier, mit so einem Copyright-DRM-Bullshit, den sie da einstellen, weil DRM finde ich immer blöd, ne? Deswegen ist es auch Bullshit, machen die jetzt sich selbst kaputt. Und Steam ist soweit gut, weil, wie gesagt, SteamOS und so, und ich bin absolut begeistert. Hoffentlich wird das gut gehen. Okidoki, das war's eigentlich so von mir. Ich bin Marvin Heidenstedt und das war's. Tschüss, bis morgen.